Nachwort. Dies ist kein Buch. Es ist das Lied eines Minnesängers. Deshalb muss man es innerlich anhören, im Gedächtnis des Blutes, und es muss im hyperboreischen Ritus des Minnetrinkens getrunken werden. Und wenn große Dinge so geschehen, dann vielleicht deswegen, weil jemand uns von dem innersten Nichtvorhandensein des grünen Strahls ausleitet. Sieg Heil. Mittag, Dienstag, den 7. Februar 1984, Santiago des neuen Extrems, Chile, Mapu. Der Pilger der großen Sehnsucht. Die Kinder des goldenen Zeitalters schweifen nun weit umher über das Land der Väter, vergessen von den Schicksalstagen, an irgendeinem anderen Ort. Und kein Sehnen kann sie umkehren lassen? Werden meine Augen sie niemals sehen? Ach, wird euch niemals derjenige über tausend Pfade der grünenden Erde finden, der euch, die göttergleichen Gestalten, sucht? Und habe ich zum Glück eure Sprache, eure Lage nur deswegen verstanden, damit meine Seele eure Schatten suche? Ich möchte mich euch nähern, dort, wo eure Wälder noch wachsen, wo zwischen Wolken sich der einsame Gipfel des heiligen Berges verbirgt. Dorthin möchte ich gehen, und wenn in dem glänzenden Schatten der Steineiche ich die Quellen des Ursprungs fände, o ihr Schlafenden, o heilige Schatten, mit euch will ich leben. Hölderlin.